Ich möchte erstmal alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen zu LG Heart. Mein Name ist Claudia Basraoui und es ist mir ganz wichtig, dass Sie ganz zu Anfang etwas über meine Motivation erfahren. Die Regisseurin steht selbst auf der Bühne. Claudia Basraoui wurde 1962 in Beirut geboren und studierte in den späten 80er Jahren in Damaskus. Sie hatte in Syrien die vielleicht beste Zeit ihres Lebens. Daher war es für sie besonders schmerzhaft, als dort 2011 der Bürgerkrieg ausbrach. Dann habe ich eigentlich erstmal angefangen, nur zu recherchieren. Im Internet, Zeitungsartikel, alles Mögliche. Ganze Nächte lang. Das Theaterstück, das jetzt zu sehen ist, ist ein Ergebnis dieser Recherche. Claudia Basraoui hat Islamwissenschaftler, Militärhistoriker und einen Imam zum Thema Dschihad befragt. Jetzt lässt sie Schauspieler die Interviews nachspielen. Hey, Müslümanlar, biliniz ki devletimiz İslamiyet'in aktive canı olan Moskau. So könnte es geklungen haben, als 1915 im Gefangenenlager Wünsdorf im Süden Berlins zum Dschihad aufgerufen wurde. Mehrere tausend Moslems waren dort inhaftiert. Sie wurden gut behandelt, durften ihren Glauben ausüben und hatten sogar eine Moschee. Einige von ihnen wurden später als Agenten im Nahen Osten eingesetzt. Claudia Basraoui zitiert eine Richtlinie des deutschen Diplomaten Max Freiherr von Oppenheim, die sie im Archiv des Auswärtigen Amtes gefunden hat. Die Idee von Oppenheim war ja, dass es mehrere Sabotageakte geben soll. Putsche, möglichst viele Putsche. Es sollten auch Ölquellen brennen und dergleichen. Vor allen Dingen wollte sich Deutschland quasi als Schutzmacht für die unterdrückten Völker, die unter der Kolonialherrschaft litten, darstellen. Unter der Kolonialherrschaft der Briten und Franzosen, versteht sich. Schon 1898 hatte der deutsche Kaiser in Damaskus eine Rede gehalten und sich zum Schutzpatron aller Muslime erklärt. In vielen Moscheen wurde während des Ersten Weltkriegs für Deutschland gebetet, doch große Aufstände blieben aus. Die Idee des Pan-Islamismus, die war ja damals noch recht neu. Die hat noch nicht so gezündet, während eine Gruppe von Leuten aufzuwiegeln, das war noch irgendwo möglich. Aber nicht jetzt sozusagen übergreifend von Marokko bis nach Indien. Heute hingegen gibt es weltweit operierende islamistische Gruppen. Die Kämpfer von Al-Qaida oder dem IS kommen aus vielen verschiedenen Staaten. Ihre Nationalität ist für die Islamisten nicht so wichtig. Was zählt, ist ihre Treue zu den dschihadistischen Zielen. Das Wort Dschihad wird heute in Deutschland oft als heiliger Krieg verstanden. Doch das ist falsch, sagt Claudia Basraoui. Im Grunde könnte man jedes größere Projekt zu seinem Dschihad erklären. Der Begriff heißt wörtlich übersetzt so viel wie Anstrengung oder Bemühung. Im Ersten Weltkrieg gab es im Gefangenenlager Wünsdorf eine Zeitung, die Dschihad hieß. Heute wird das Wort von Islamisten benutzt, um im Westen Angst und Schrecken zu verbreiten. Heute erleben wir, wie der IS mediengerechte Propaganda veröffentlicht und fest damit rechnet, damit ein weltweites Echo zu erlangen, was oftmals auch geschieht. Insbesondere dann, wenn sich der IS wieder eine besonders perfide Methode des Mordens ausgedacht hat. Im Stück folgt Interview auf Interview. Mal sprechen die Darsteller direkt miteinander, mal werden sie gefilmt. Ästhetisch ist das eher langweilig, doch inhaltlich hochinteressant. Durch die Gegenüberstellung historischer und aktueller Dokumente wird klar, dass das, was man heute Terrorismus nennt, schon immer ein Mittel der Politik war. Diese sogenannte Barbarei ist einfach ein Kriegsmittel, um Leute einzuschüchtern und zu demoralisieren. Da ist jedes Mittel recht. Also genau solche Mittel wurden auch von Europäern eingesetzt. Besonders in den Kolonialkriegen. Da wurden Heiligtümer zerstört und Gefangene öffentlich hingerichtet, im Namen der europäischen und auch der deutschen Kultur. Doch Claudia Basraoui geht es mit ihrer Inszenierung nicht darum, neue deutsche Schuldgefühle zu wecken. Eher Deutschland klarzumachen, dass diese Begriffe wie Islam oder Dschihad immer neu aufgeladen werden. Das ist immer in Bewegung. Das heißt, ich wollte nur, dass man sich in Deutschland erinnert, dass man dieser Sache mal ganz anders gegenüberstand. Hey, Müslümanlar, biliniz ki devletimiz İslamiyet'in aktive canı olan Moskau, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle